Geht es um etwas Ernstes? Ja, sicher ist es ernst. Um einen Mord? Kommissär Adamsberg wurde von zwei Fällen gleichzeitig beansprucht. Ein mysteriöser Todesfall in der Normandie, anscheinend im Zusammenhang stehend mit einer alten Legende, der Vision von dem wütenden Heer mit der Ankündigung weiterer Tode. Das wütende Heer? Das sagt Ihnen nichts? Nein. Sie kennen nicht Méni Elgin? Meine Tochter hat Herbier gesehen und noch ein paar andere. Jean Clayeux und Michel Mordombeau. Aber den vierten hat meine Tochter nicht erkannt. Außerdem beschäftigte ihn ein Brandanschlag auf einen Großindustriellen in Paris. Hauptverdächtig? Der junge kriminelle Momo, an dessen Schuld Adamsberg allerdings nicht glaubt und ihn deshalb aus der Brigade entkommen lässt. Irgendjemand hat diesen Antoine Clermont-Brasseur sauber liquidiert und du musst die Rechnung dafür bezahlen. Das ist seit Beginn der Operation so vorgesehen. Wo soll ich mich verstecken? An einem Ort, wo die Bullen dich niemals suchen werden. Das heißt? Bei mir zu Hause. Scheiße. Es ist nun mal so. Wir müssen mit den Mitteln auskommen, die wir haben. Ich hatte keine Zeit, mich vorzubereiten. Die werden Mo kriegen, wo immer er sich aufhält. Sie werden ihn nicht lange bei sich behalten können. Also, was machen wir? Die Nacht des Zorns. Teil 2. Von Fred Vargas. Aus dem Französischen von Waltraud Schwarze. Musik Tom Kubli. Bearbeitung und Regie Jörg Schlüter. Adamsberg fuhr über die Autobahn West aus Paris heraus. Den Kommandant zu seiner Rechten, der sich mit einer Frankreich-Karte Luft zufächelte, und Mo im Kofferraum mit einem Kissen unterm Kopf. Serg sollte mit der Taube nachkommen. Kurz vor ihrer Ankunft rief Adamsberg Kapitän Emery an. Ich habe vor, mich bei Leo einzuquartieren. Spricht was dagegen? Durchaus nicht. Sehr gut. Ich werde ihr Bescheid sagen. Sie hört dich doch gar nicht. Ich sage ihr trotzdem Bescheid. Was jetzt kommt, wird Ihnen vermutlich nicht gefallen, Dollar. Mir gefällt schon Outback nicht. Wir fahren von hinten ran, durch den kleinen Wald. Wo ran? An das Haus, in dem der erste Tote gewohnt hat, der Jäger. Wir machen schnell und kein großes Aufheben. Adamsberg nahm die letzten Meter über einen kaum befahrbaren Pfad und hielt im Schutz der Bäume. Rasch ging er um den Wagen herum und öffnete den Kofferraum. Du hast es überstanden, Mo. Gleich bist du an der frischen Luft. Die Hütte liegt 30 Meter von hier durchs Gehölz. Adamsberg brach die Segel auf, stellte Momos Gepäck ab und besichtigte das Haus. Warum ist der Typ ermordet worden? So ein widerlicher Typ aus der Gegend ist über ihn hergefallen, ein gewisser LK. Aber lass dich davon nicht beeindrucken. Auf dich hat er es nicht abgesehen. Schön hier. Und da drüben? Sind das Kühe? Hast du noch nie welche gesehen? Nie in echt. Aber bleib vom Fenster entfernt, wenn du sie angucken willst. Und mach abends kein Licht. Adamsberg verabschiedete sich von Mo, nahm eine Wachspistole aus der Tasche und brachte in aller Ruhe die Segel wieder an. Ich mag sowas überhaupt nicht. Später, Dollar. Wir fahren jetzt noch im Krankenhaus vorbei. Serg, bist du unterwegs? Ja. Was mache ich mit der Taube? Sie ist seit Stunden im Auto und verträgt das überhaupt nicht. Übergib sie Mo. Dann hat er jemanden, der ihm Gesellschaft leistet. Jemanden, mit dem er reden kann. Theo. Ich bin wieder da. Wie klein sie aussieht. Sie rührt sich nicht mehr. Wer kommt sie besuchen? Die kleine Vendamont und Kapitän Emery. Lange hält sie das nicht durch. Vermutlich eine Angelegenheit von wenigen Tagen. Leo, ich bin es. Ich bin da und ich bleibe da. Ich werde mich mit einigen meiner Leute bei Ihnen einquartieren. Gestatten Sie mir das. Wir bringen auch bestimmt nichts durcheinander. Hello. Donna? Haben Sie auch ein Elo gehört? Sie hat doch Elo gesagt, nicht wahr? Es hörte sich so an. Das ist ihre Art zu grüßen. Elo. Leo. Ich bin es. Elo. Elo. Ich höre sie. Leo. Flem. Ihrem Hund geht es gut. Keine Sorge. Er wartet auf Sie. Zucker. Ja. Ja. Er bekommt jeden Tag welchen. Ihr Hund frisst tatsächlich Zucker. Hello. Mein Kompliment. Würden Sie mich anrufen, sobald es den geringsten Anschein hat, dass sie reden will? Hier an Ihrem Kamin hat Leo mich aufgewärmt, nachdem ich als Kind ins Wasser gefallen war. Ich erinnere mich gut. Entschuldigung, aber wir brauchen ein paar Informationen, Emery. Kein Problem, bitte. Was den Schutz von Glayeux und Mortembeau anbetrifft, die beiden leben unter einem Dach, oder? Ja, sie sind Cousins und unzertrennlich seit ihrer Jugend. Aber sie lehnen jede Überwachung strikt ab. Was hat man ihnen eigentlich vorgeworfen? Oh, danke. In ihrem Umfeld gab es zwei gewaltsame Tode. Vor 7 Jahren stürzte in Louvrain, Glayeux Kollege vom Gerüst, bei Restaurierungsarbeiten an den Fenstern des Kirchenschiffs. Und vor 4 Jahren kam die Mutter von Mortembeau im Lagerraum der Baumschule ums Leben. Sie rutschte von einer Trittleiter. Zwei eindeutige Unfälle. Und in beiden Fällen eine ähnliche Ursache, ein Sturz. Ich habe im einen wie im anderen Fall Ermittlungen eingeleitet. Auf welche Verdachtsmomente hin? Glayeux und Mortembeau sind Hurensöhne, zwei Gulliratten. Das sieht man von Weitem. Glayeux hatte ein gesteigertes Interesse daran, seinen Kollegen loszuwerden. Die Gemeinden in der Region begannen, lieber ihm die Aufträge zu geben als Glayeux. Und Mortembeau hat nicht mal den Anstand besessen, so zu tun, als trauere er um seine Mutter. Er war nun mit einem Schlag alleiniger Besitzer der Baumschule. Und wie stehen die beiden zu dem Wütenden hier? Es ist ihnen scheißegal. Lina ist in ihren Augen eine hysterische Spinnerin, wenn nicht gar eine Mörderin. Was vielleicht auch nicht ganz falsch ist. Die drei Brüder sind ebenso verrückt. Ich sagte dir ja, Adamsberg, sie haben jede Menge Gründe dafür. Ihr Vater hat sie regelrecht massakriert. Antonin kriegt es mit der Angst zu tun, sobald du ihm zu nahe kommst. Und er ist überzeugt, dass sein Körper zur Hälfte aus Ton besteht. Antonin glaubt, er zerbricht, wenn er einen zu heftigen Stoß abkriegt. Und die anderen Brüder? Der Älteste sagt, wo es lang geht. Hippolyte. Alle nennen ihn kurz Hippo. Wenn ihm danach ist, spricht er seine Sätze verkehrt herum. Das heißt, er dreht die Wörter Buchstabe für Buchstabe um. Aber man muss ein Genie sein, um das hinzukriegen. Hippolyte ist ein Genie. Und der dritte Bruder? Martin ist lang und dünn wie eine Garnele und sammelt auf Wiesen und im Wald alle Arten von Insekten zum Essen. Es ist widerlich. Empfangen Sie Besucher? Geh einfach mal hin. Aber lauf über den Weg von Bonneval, nimm ein kleines Klümpchen Erde auf und steck's in deine Tasche. Man sagt, das schützt vor Linas Macht. Adamsberg hatte die Dinge nicht überstürzen wollen und traf sich deshalb mit Lina von Darmo in einem kleinen Park, um ungestört mit ihr reden zu können. Alles ging von Ihnen aus, Lina. Dieser Sturm, der über Ordebeck tobt. Nicht von mir, vom wütenden Heer. Ich habe es gesehen. Was hätte ich Ihrer Meinung nach dagegen tun sollen? Ich habe Ärzte aufgesucht, wisssen Sie? Im Krankenhaus von Lisieux haben sie 2 Jahre lang einen Haufen physiologischer und psychiatrischer Untersuchungen mit mir angestellt. Sie suchen eine beruhigende Erklärung, Kommissär, und ich habe sie auch gesucht, aber es gibt keine. Wann haben Sie das Heer zum ersten Mal gesehen? Als ich 11 Jahre alt war. Es war genau 2 Tage, nachdem eine Axt den Schädel meines Vaters in 2 Teile gespalten hatte. Eine Axt? So ist Ihr Vater ums Leben gekommen? In 2 Hälften gespalten, wie ein Schwein, genau. Ein Hieb in den Schädel und einen ins Brustbein. Wen hat man verdächtigt? Mich. Als ich die Schreie hörte, bin ich nach oben gerannt. Da lag er im Schlafzimmer, in seinem Blut. Mein Bruder Ippo, der damals erst 8 Jahre alt war, hat mich mit der Axt gesehen und hat's den Gendarmen erzählt. Er meinte nichts Böses zu tun. Er hat eben auf ihre Fragen geantwortet. Wie soll ich das verstehen? Ich hatte das Blut von der Axt abgewischt. Am Ende, nachdem Leo und der Graf sich eingeschaltet hatten, haben die Gendarmen mich schließlich in Ruhe gelassen. Hat sie ihr Vater geprügelt? Mich hat er nie angerührt. Aber meine Brüder hat er windelweich geschlagen. Als Antonin noch ein Baby war, hat er ihn am Fuß gepackt und die Treppe runtergeschmissen, einfach so. 14 Brüche. Er hat ein ganzes Jahr in Gips gelegen. Und Martin, der aß nicht gern. Also hat er sein Essen heimlich ins Tischbein gestopft. Eines Tages hat mein Vater das bemerkt. Da hat er ihn das ganze Zeug mit einem Angelhaken aus dem Tischbein rausholen lassen und ihn gezwungen, das alles zu essen. Es war natürlich längst verfault, solche Sachen eben. Und wie war es mit Ippo? Noch schlimmer. Entschuldigung. Was gibt's, Virank? Gib mir deine Adresse. Nicht nötig. Alles ist in Ordnung. Du brauchst nicht zu kommen. Es ist keineswegs alles in Ordnung. Gib mir die Adresse, verdammt. Wir sind in Leons Haus. Was ist denn los? Später. Gibt's Probleme? Nur ein Kollege, der hierher unterwegs ist. Dann kommen Sie doch einfach mit zu mir, damit Sie meine Familie kennenlernen. Lina führte sie in den großen Wohnraum. Adamsberg hatte Donglar gebeten, mitzukommen. Hippolyte ähnelte verblüffend seiner Schwester, obwohl er nicht im Entferntesten über ihre Ausstrahlung verfügte. Er streckte Adamsberg seine große, etwas missgestaltete Hand entgegen. Martin, der mittlere der Brüder, stand ganz am Ende des Tisches neben Antonin, der den Kommissär ängstlich ansah. Madame von Darmo saß im Schaukelstuhl und strickte. Ein eigenartiges Geräusch erfüllte den Raum. Marie hätten wir nicht reingelassen. Aber bei Ihnen ist das was anderes. Wir haben Sie erwartet. Das ist sehr nett von Ihnen. Wir sind nett. Nehmen Sie einen Schluck. Danke. Wer von Ihnen beiden ist Adamsberg? Ich. Und er ist mein Stellvertreter, Kommandant Dollar. Bring mal den Korb raus. Ja. Ist ja ein Heidenlärm hier. Da sind Grillen drin, an die 30 Stück. Ja, das Fleisch der Grillen härtet den Lehm in meinen Knochen. Auch die Sonne, aber man muss sich vor dem Austrocknen hüten. Was erwarten Sie von uns, Kommissär? Der Kommissär weiß, dass Herbier umgebracht wurde, weil er ein Dreckskerl war. Und er weiß auch, dass er der Busenfreund unseres Vaters war. Aber wir weinen unserem Vater keine Tränen nach. Und auch den Hurensohn nicht, die Lina im wütenden Heer erkannt hat. Haben Sie meine Hände gesehen, Kommissär? Ja. Aha. Ich bin mit 6 Fingern an jeder Hand geboren. Das ist ein Teufelszeichen. Mein Vater schämte sich so sehr für mich, dass ich ständig Fäustlinge tragen musste. und die Hände nicht auf den Tisch legen durfte, nicht mal beim Essen. Es ekelte ihn an, so einen Sohn in die Welt gesetzt zu haben. Erzähl alles. Das ist vielleicht nicht nötig. Er sagt, es wird Ihnen vielleicht nicht sonderlich gefallen. Wie machen Sie das? Die Buchstaben so umzudrehen, das ist phänomenal. Man braucht das Wort im Kopf nur rückwärts zu lesen. Wie ist Ihr vollständiger Name? Adrien Danlard. Wo ihr da, Ragnard? Sie sehen, es ist nicht schwer. Krebs Mada, ist das mein Name? Mhm. Eines Abends, ich war 8 Jahre alt, habe ich meine beiden Hände auf den Tisch gelegt. Ohne Fäustlinge. Und der Vater kam rein mit einer Wut, schrecklicher als Alkans Zorn. Er nahm seine Axt. Dieselbe Axt, die ihn später in 2 Teile zerhacken sollte. Das war die Kugel in seinem Kopf, aus dem Algerien kam. Ja, Mama, sicher war es die Kugel. Er griff meine rechte Hand und hackte den Finger ab. Lina sagte, ich sei ohnmächtig geworden. Mama habe geschrien, der Tisch war voller Blut. Und Mama warf sich auf den Vater, aber da hatte er schon meine linke Hand gepackt. Und der andere Finger musste auch dran glauben. Die Kugel hatte sich gedreht. Ja, ganz gewaltig gedreht, Mama. Mama hat mich auf ihre Arme genommen und ist mit mir zum Krankenhaus gerannt. Ich wäre unterwegs verblutet, wenn der Graf sie nicht gesehen hätte. Der gerade von einer feinen Abendgesellschaft nach Hause fuhr, stimmt's? Stimmt. Er hat mich mitgenommen. Er fand, dass ich hier nicht mehr sicher wäre. Und hat mich einige Wochen lang auf dem Schloss behalten. Aber sein Sohn und ich, wir haben uns nicht verstanden. Sein Sohn ist eine dumme Sau. Nea agishkert renyak toidi. Ein dreckiger kleiner Idiot. Ein Toidi, das passt irgendwie. Wegen dieses Toidi bin ich nach Hause zurückgekehrt. Und meine Mutter hat mich unter Linas Bett versteckt. Ich lebte inkognito hier. Und Mama wusste schon nicht mehr, wie sie es anstellen sollte, aber Elkan hat die Lösung gefunden. Und den Alten mit einer Axt in Stücke gehauen. Und kurz danach hatte Lina das erste Mal die Vision. Vom wütenden Heer? Ja. Als Lina aufstand, um Danlard und Adamsberg zu verabschieden, glitt ihr Schal auf den Boden. Und sie stieß einen kleinen Schrei aus. Bitte sehr. Mit ritterlicher Geste hob Danlard ihn beim Hinausgehen auf und legte ihn ihr wieder um die Schultern. Was meinen Sie, Danlard? Warum trägt eine Frau bei dieser Hitze einen Schal? Oh. Um einen Makel zu verbergen. Sie hat da ein ziemlich auffälliges Muttermal. Eine Sekunde, bitte. Nachricht von Retoncourt, unserem Schlachtschiff auf Tauchgang. Abend des Verbrechens. Erlöser 1 plus Erlöser 2 plus Vater waren auf der Gala der FIA, Verband Stahlindustrie. Anzüge Erlöser 1 und 2 nicht in der Reinigung, kein Benzingeruch. Ein Anzug, Erlöser 1, chemisch gereinigt, aber nicht der von der Gala. Habe Fotos, Anzüge getragen auf Gala plus Fotos der beiden Brüder. Wichtig? Nicht wirklich, jedenfalls nicht im Moment. Lassen Sie uns zum Grafen fahren, Kommandant. Adamsberg hielt mit dem Wagen vor dem Gittertor des Schlosses, das auf der Anhöhe gegenüber der Altstadt von Ordebeck lag. Rémy François de Valeray, Graf von Ordebeck, empfing sie in blauer Landarbeiterjacke und führte sie in seine immense Bibliothek, die Kommandant Danglars in helle Begeisterung versetzte. Meine Herren, ich danke Ihnen, dass Sie meinem Ruf gefolgt sind. Ich hoffe, Sie werden meinen Calvados zu schätzen wissen. Denis, komm rein, Denis. Ich darf Ihnen meinen Sohn vorstellen. Denis, die Herren sind von der Brigade Criminelle aus Paris. Weiße Finger mit gepflegten Nägeln. Stämmiger Körper, wenn auch leicht verfettet. Nach hinten gestrichenes graues Haar. Der berühmte, dreckige kleine Toidi also. Der Schuld daran war, dass der junge Hippolyt sein Refugium im Schloss vorzeitig verlassen hatte. Ja, ich überlasse dich deinen Gästen. Tut mir leid, meine Herren. Mein Verhältnis zu meinem Stiefsohn ist nicht das allerbeste. Zumal er weiß, worüber ich mit ihnen reden will, und das gefällt ihm nicht. Es geht um Leo. Ich mag Leo sehr. Das glaube ich. Und dabei haben Sie sie nur ein paar Stunden lang erlebt. Mögen Sie meinen Calva? Vorzüglich. Mit Leo habe ich immer diesen Calva getrunken. Sie müssen wissen, dass ich diese Frau leidenschaftlich geliebt habe. Ich habe sie geheiratet, aber meine Familie, glauben Sie mir, hat mir das Rückgrat gebrochen. Ich war jung, willensschwach. Ich habe nachgegeben. Wir wurden 2 Jahre später geschieden. Es wird Ihnen seltsam vorkommen, wenn Leo den Anschlag dieses infamen Mörders überlebt, werde ich Sie noch einmal heiraten. So habe ich es beschlossen, wenn sie annimmt. Und hier sind nun Sie gefragt. Sie waren es, Sie allein, der sie aus ihrer Aphasie herausgeholt und sie wieder zum Reden gebracht hat. 3 ganze Wörter. Bitte, helfen Sie ihr zurückzukommen, wo immer sie jetzt ist. Ich kann es nicht, aber jemand anderes kann es. Ich kenne einen solchen Menschen. Ein Scharlatan? Ein Wissenschaftler, der seine Wissenschaft aber auch praktiziert, mit geradezu übermenschlichem Talent. Ein Experte für das perfekte Zusammenspiel des menschlichen Organismus, ein Meister. Womit arbeitet er? Mit Medikamenten? Mit seinen Händen. Schicken Sie den Mann zu mir. Das ist nicht möglich, er ist im Gefängnis. Großer Gott. Dazu brauchen wir eine Sondergenehmigung für eine zeitweilige Haftaufhebung. Es gibt da noch eine weitere Schwierigkeit. Sie befürchten, dass man Sie hochgehen lassen wird, wenn Sie den Mörder von Antoine Clermont-Brasseur nicht wieder fassen, der aus dem Kommissariat entflohen ist? Exakt. Dann seien Sie besser auf der Hut. Einige Herren im Ministerium sind offensichtlich nicht allzu weit von dem Gedanken entfernt, dass Sie den Jungen haben entkommen lassen. Und was hätten Sie denn gern gewusst über die Clermonts? Mich interessiert vor allem, wie der Abend vor dem Brand verlaufen ist. In welcher Stimmung waren die Söhne da? Normal. Ja, sogar recht fröhlich. Sofern Christoph überhaupt fröhlich sein kann. Woher wissen Sie das? Weil ich dabei war. Es gibt genügend Unternehmer, die die Nähe der Aristokraten suchen und umgekehrt. Und ich verkehre in beiden Kreisen. Wer von den Söhnen wollte ihn denn unter Vormundschaft stellen? Vor allem Christian. Aber er hatte keinerlei Chance. Antoine war geistig voll da. Und das war mühelos zu beweisen. Und siehe da, zur rechten Zeit setzt ein junger Kerl den Mercedes in Brand, genau in dem Augenblick, als Antoine allein im Wagen wartet. Ich verstehe, was Sie daran stört. Wollen Sie wissen, warum Antoine allein war? Sehr gern. Christoph bemerkte, dass er sein Mobiltelefon nicht mehr bei sich hatte. Er bat seinen Vater, auf ihn zu warten und lief den Weg zurück. Er fand das Gerät auf dem Trottoir in der Rue du Val de Grâce. Als er um die Straßenecke bog, sah er den Wagen in Flammen stehen. Und Christian? Christian hatte die Gala schon früher verlassen, leicht angetrunken und wollte schlafen gehen. Ach, übrigens, dort auf dem Kamin finden Sie einen Umschlag mit 1 Dutzend Fotos von dem Abend. Schauen Sie sie sich an. Dann bekommen Sie einen Eindruck von der Atmosphäre. Behalten Sie sie, wenn Sie was damit anfangen können, und beeilen Sie sich, den jungen Mann zu finden. Lieutenant Varenque wartete mit Serg auf Adamsberg vor Leos Pension. Der Abend war lau, die Wolken hatten sich verzogen. Die beiden Männer hatten Stühle nach draußen getragen und rauchten in der Nacht. Es gab wieder einen Anruf vom Ministerium. Einen, der mir nicht gefallen hat. Worauf willst du hinaus, Louis? Serg muss noch diese Nacht losfahren. Mach ich. Und wohin? Du kennst die Pyrenäen so gut wie wir und du kennst die Übergänge nach Spanien. Von dort fährst du durch bis Granada. Und dann? Versteckt ihr euch. Bis zu neuer Weisung. Ich habe euch neue Kennzeichen für den Wagen mitgebracht. Fahrzeugpapiere, Geld, 2 Ausweise, 1 Kreditkarte. Serg, wie geht's der Taube? Wieder viel besser. Gut. Dann lass sie frei, bevor ihr fahrt. Mit beeindruckender Durchschlagskraft hatte der Graf noch in der Nacht erreicht, dass der Arzt mit der gebotenen Diskretion am nächsten Vormittag im Krankenhaus von Ordebeck eintraf. Eingerahmt von 4 Männern und in Handschellen. Ritoncourt hatte Adamsberg gerade per SMS mitgeteilt, dass Christian in der fraglichen Nacht spät nach Hause gekommen war. Und an diesen Punkt klammerte er sich. Denn sonst erlaubte nichts, einen der beiden Brüder zu verdächtigen. Das wütende Heer. Genau. Sagt Ihnen das was? Wer hat nicht davon gehört, mein Freund? Ist unsere Patientin ein Opfer von Elkin? Nein, aber es heißt, sie wusste etwas. Ich werde eine erste Behandlung von ca. 45 Minuten an ihr vornehmen. Wenn Sie jetzt bitte alle hinausgehen wollen, ich möchte mit der Patientin allein sein. Zu diesem Zeitpunkt waren Mo und Serg schon unterwegs. Die beiden hatten sich am Steuer abgelöst. Mo trug jetzt kurzgeschnittene Haare, eine Brille und Bärtchen. Genau wie auf dem Foto des neuen Personalausweises, den Verenc mitgebracht hatte. Sind wir schon an der Grenze? Fast. Nur noch der Pass. Und morgen Granada. Noch 12 Stunden Fahrt. Serg? Ja? Eins kann ich trotzdem als kleine Gegenleistung für deinen Vater tun. Den Mörder von Clermont finden? Nein. Aber den, der unserer Taube die Beine zusammengebunden hat. Gut, dass wir sie freigelassen haben. Hast du gesehen, wie sie geflogen ist? Ja. Freiheit, Mann. Also, das war eine Diablo-Schnur. Die wird zusammen mit dem Diablo und den Stöcken im Paket verkauft. Und weiter? Sie sieht ja überhaupt nicht abgenutzt aus. Und was bedeutet das, wenn sie neu ist? Sein Alter hat einen Diablo-Laden. Dieser Hurensohn hat sich ein neues Stück von einer großen Rolle abgeschnitten. Folglich ist sein Vater Großhändler oder Zwischenhändler und verkauft seine Schnur an die Leute, die die Diablo-Fertigsätze herstellen. Unter Großhändlern, ja, gibt es in Paris vielleicht nur einen. Vermutlich befindet sich sein Laden sogar in der Nähe des Kommissariats, denn der Vogel hat danach bestimmt nicht mehr kilometerweit hüpfen können. Hast du lange darüber nachgedacht? Ich hatte ja genügend Zeit in dem leeren Haus. Findest du, dass das Quatsch ist? Ich finde, dass wir, sobald wir ins Internet können, die Adresse von dem Laden und den Namen dieses verdammten Typen rauskriegen sollen. Im Krankenhausflur warteten alle angespannt. Niemand redete. Sie können jetzt hineingehen. Aber versuchen Sie nicht, sie zum Reden zu bringen. Noch nicht. Frühestens in 14 Tagen. Das müssen Sie mir versprechen. Der Graf legte seine Finger auf die Hände der alten Frau, die wieder warm durchpulst waren. Er drehte sich nach dem Arzt um, ratlos, wie er ihm danken sollte. Da schwankte er plötzlich an Danglars' Arm. Leo. Wahrscheinlich die Aufregung. Setzen Sie ihn hin. Ziehen Sie ihm das Hemd aus. Der Graf wehrte sich mit aller Macht dagegen. Und Danglars hatte größte Mühe, ihn auszuziehen. Seien Sie nicht so zimperlich. Körperlich erscheint er mir robust. Leo wird ihn noch viele Jahre haben. Mortembeau hat soeben seinen Cousin Glayeux ermordet aufgefunden. Wann? Vermutlich letzte Nacht. Die Gerichtsmedizinerin ist auf dem Weg. Und das Schlimmste kommt noch. Man hat ihm den Schädel gespalten. Mit einer Axt. Der Mörder greift auf seine erste Methode zurück. Du sprichst vom alten Vendamo? Ja, sicher. Er ist der Anfang von allem. Wer Grausamkeit sät, wird Bestialität ernten. Glayeux lag vollkommen bekleidet in seinem Büro. Den Kopf zweimal gespalten. Sein Blut war über Tisch und Teppich geflossen. Es hatte selbst die Entwürfe überzogen, die er auf dem Boden ausgebreitet hatte. Boah, wie scheußlich. Kommandant Danglars wartet noch draußen. Ich hole ihn eben. Lassen Sie das bitte. Wieso? Donna kann kein Blut sehen. Pff, wie, und so einer ist Bulle? Ganz ruhig, Emery. Ich überlasse dich jetzt den Technikern. Behalte Mortembeau so lange wie möglich in der Zelle unter dem Vorwand eines Polizeigewahrsams. In der Gendarmerie ist er wenigstens außer Gefahr. Was hast du vor? Laufen. Ich muss laufen. Violette, das Foto, das du mir von Erlöser 1 geschickt hast, ja. Da hat er kurz geschnittene Haare. Aber an dem Galaabend trägt er längere Haare. Wann hast du es aufgenommen? 3 Tage nach dem Brandanschlag auf den Vater. Versuche herauszufinden, wann er sich die Haare hat schneiden lassen. Auf die Stunde genau. Vor oder nach seiner Rückkehr von der Gala. Das muss dir gelingen. Er lief, bis er den Anfang des Bonvalweges erreichte und war in Gedanken bei Christian Clermont-Brasseur. Wenn Christian den Wagen in Brand gesetzt und sich dabei ein paar Haarsträhnen versenkt hatte, hatte er das in Eile kaschieren müssen, indem er das ganze Haar kurz schnitt. Er kam an dem dicken Baumstamm vorbei, wo er Leo das erste Mal getroffen hatte. Vor ihm, auf dem Waldboden verstreut, lagen 6 staubige Zuckertütchen. Die Papierchen mochten schon gut 2 Wochen hier liegen, dicht beieinander, als wenn sie alle mit einem Mal weggeworfen worden wären. Adamsberg dachte an seinen Besuch am Krankenbett und deutete die 3 Worte, die die alte Frau gehaucht hatte, »Elo, Flem, Zucker«, plötzlich in einem anderen Sinne. Sorgfältig sammelte er alles auf und verweilte lange an der Kapelle des heiligen Antonius, der einem half, alles Verlorene wiederzufinden. Ich weiß nicht, ob es sehr klug war, ins Internet zu gehen. Bleib ruhig, Mo. Niemand fällt mehr auf als ein verkrampfter Typ. Wenigstens haben wir jetzt den Namen dieses verdammten Diabolo-Ladens. Der Inhaber hat ja vielleicht Kinder. Dein Vater hat bestimmt Wichtigeres zu tun, als sowas rauszufinden. Denke ich nicht. Ich glaube, dass der Kerl, der die Taube gefoltert hat, der Kerl, der in Ordebeck gemordet hat, der Kerl, der Clermont-Brasseur verbrannt hat, dass die alle Arm in Arm durch seinen Kopf spazieren, ohne dass er zwischen ihnen groß unterscheidet. Der Typ im Hotelfoyer vorhin hat uns ein bisschen zu lange angeguckt, findest du nicht? Woran denkst du? An einen Bullen. Besser, wir hauen gleich hier ab und fahren weiter Richtung Casares. Emery hatte stolz beide Türflügel seines Empire-Salons geöffnet. Adamsberg schien überrascht, blieb aber gleichgültig. Das Erstaunen von Verrenc und die bewundernden Kommentare von Danglars befriedigten ihn jedoch hinlänglich. Meine Herren, vielleicht ein Calvados zum Kaffee? Emery schenkte sich einen Calvados ein und löste hastig 3 Zuckertütchen im Kaffee auf. Dann verschwand er für einige Augenblicke und kam mit einem alten Klassenfoto zurück, das er Adamsberg hinhielt. Wir alle da drauf sind so zwischen 8 und 10 Jahre alt. Ipo war damals schon sehr groß. Er ist der 3. von links in der hinteren Reihe. Da hat er noch seine 6 Finger an jeder Hand. Du kennst die grässliche Geschichte? Ja. Ich kann dir sagen, Ipo war der Klassenschreck. Nicht der nette Kerl, den er dir gegenüber spielt. Zucker? Nein, danke. Danke. Prügelte er? Hatte er gar nicht nötig. Er hatte eine viel mächtigere Waffe. Mit seinen 6 Fingern sagte er, sei er ein Soldat des Teufels und er könne alles mögliche Unheil über uns hereinbrechen lassen, wenn wir ihn ärgerten. Und? Habt ihr ihn geärgert? Als er 5 oder 6 war. Eine der Banden war besonders grausam zu ihm. Ihr Anführer war Regis Vernet. Einmal hat man ihn an einen Baum gebunden und wir haben ihn alle angepinkelt. Eines Tages aber ist Ipo aufgewacht. Und hat seine 6 Finger gegen euch gekehrt. Genau. Sein erstes Opfer war dieser Mistkerl von Regis. Ipo hat ihm gedroht. Dann hat er seine beiden Hände auf ihn gerichtet, todernst. Und du kannst mir es glauben oder nicht, 5 Tage später ist der kleine Regis von einem Auto aus Paris überfahren worden und hat beide Beine verloren. Kann man ihn sprechen, diesen Regis? Er ist tot. Am Ende hat er sich ertränkt, vor 3 Jahren. Lieutenant Verrenc schlief nicht. Die ganze Nacht nicht. Er stand am Fenster und wartete. Kommandant Danglars hatte den ganzen Abend über einen merkwürdigen Eindruck gemacht. Er vermutete, Danglars war dabei, einen entscheidenden Fortschritt in dem Fall zu erzielen. Aber er hatte kein Wort darüber verlauten lassen. Wenn sich bei einer Ermittlung derartige Meuchelmorde häufen, geht man jedoch nicht allein. Um 6.25 Uhr setzte Kommandant Danglars sich ans Steuer. Die Tatsache, dass der Informant ihn zu Unrecht für den Kommissär gehalten hatte, hielt er für einen richtigen Glücksumstand. Er löste die Handbremse und ließ den Wagen langsam den abschüssigen Weg hinabrollen, um niemanden zu wecken. Die Nachricht hatte er am Abend zuvor in seiner Jackentasche gefunden. Kommissär, ich habe etwas über Glaieux zu sagen, aber unter der Bedingung, dass ich verborgen bleiben kann. Zu gefährlich. Treffen am Bahnhof von Cernay, Bahnsteig A um 6.50 Uhr, genau. Als die Bahnhofsuhr 6.48 Uhr zeigte, setzte Danglars sich auf eine der Bänke auf dem Bahnsteig. Um 6.51 Uhr spürte er einen heftigen Schmerz im Nacken und brach auf dem Bahnsteig zusammen. Als der vermummte Mann sich daran machte, ihn zur Bahnsteigkante zu rollen, war Varin schon losgerannt. Eine Minute später lag der Körper des Kommandanten quer über den Schienen und der Mann ergriff die Flucht. Varin sprang ins Gleisbett. Er packte Danglars unter den Schultern, um ihn auf den Bahnsteig hochzuziehen. Aber es war unmöglich, den leblosen Körper von der Stelle zu bewegen. Dann bemerkte er den herannahenden Zug. Nach einer kleinen Ewigkeit robbte der Lieutenant zurück an die Bahnsteigkante. Danglars, wie er so ordentlich dalag zwischen den glänzenden Schienen, sah aus wie ein zwischen die Holme einer Luxusbahre gebetteter Leichnam. Aber er war unversehrt. Berenc griff zum Handy. Ich hatte gerade noch Zeit, Danglars von den Schienen zu zerren und die dazwischen auszustrecken und mich auf den Bahnsteig hochzuhieven. Wie weiß ich nicht? 20 Zentimeter. Es sind 20 Zentimeter zwischen der Oberseite eines Körpers und der Unterseite eines Zuges. Warum bist du wach geblieben? Weil Danglars irgendeinen dummen Coup im Alleingang im Sinn hatte. Mortembeau wurde seit seiner Entlassung im eigenen Haus bewacht. Adamsberg hatte kein Auge zutun können. Der Mörder von Ordebeck entzog sich ihm wie die Familie Clermont. Um 4 Uhr morgens brannte immer noch Licht in den beiden Zimmern im Erdgeschoss, in der Küche und der Toilette. Findest du das normal? Nein. Kontrollieren wir? Ja. Mach die Tür auf, halt deine Waffe bereit. Bleib draußen, solange ich nach dem Mann suche. Adamsberg öffnete die Toilettentür. Das Blut hatte den Fußboden überschwemmt. Und in Mortembeaus Hals steckte ein langes, dickes Projektil aus Stahl. Der Bolzen einer Armbrust, wenn Adamsberg sich nicht irrte. Die Glasscheibe der Fensterluke lag zerbrochen auf dem Boden. Genau in die Kehle getroffen. Während er pinkelte. Mit einer Scheibenarmbrust. Wenn die außerdem mit Nachtvisier ausgestattet war, konnte der Mann aus 40 Metern sein Ziel nicht verfehlen. Beim ersten Tageslicht fand man sehr schnell den Ort, wo der Mörder gewartet hatte. Adamsberg schien nicht richtig bei der Sache zu sein. Er zog sein Mobiltelefon heraus, scrollte sich durch ein paar Bilder, dann reichte er es Danglars. Sehen Sie den Anzug, den Christian während des Empfangs trägt, hier auf den Fotos des Grafen? Mhm. Und hier das Foto, das Rettencourt geschickt hat. Es zeigt den Anzug, den Christian trug, als er in der Nacht nach Hause kam. Der Anzug wurde nicht in die Reinigung gegeben, wie auch der von seinem Bruder nicht. Sie hat es überprüft. Vergleichen Sie beide mal ganz genau, Danglars. Ich will es versuchen. Aber vergessen Sie nicht, ich bin immerhin unter einen Zug gekommen. Sie haben es zu zweit gemacht. Christian stand bereit mit neuen Turnschuhen, die er sich jedoch wie ein alter Sack geschnürt hatte. In dem Moment, wo Christoph sich vom Mercedes und dem darin eingeschlossenen Vater entfernte, angeblich um sein Telefon zu suchen, goss Christian das Benzin um den Wagen aus, legte Feuer und lief schnellstens zu seinem Auto zurück. Er deponierte die Schuhe bei Mo, er zog sich um, räumte den Anzug in den Kofferraum. Und da bemerkt er, dass er sich die Haare versenkt hatte. Er schert sich den Kopf. Am nächsten Morgen holt er seinen Anzug aus dem Auto und gibt ihn in die Reinigung. Und nun braucht er nur noch Mo fertig zu machen. Es könnten sich noch Haare im Auto befinden. Informieren Sie Retoncourt und brechen Sie auf. Sie wollen, dass ich die beiden Jungs suchen gehe? Meinen Sie das? Ja, ja, Sie werden nicht lange brauchen, sie in Casares ausfindig zu machen. Es gibt denn noch etwas, das mir aufgefallen ist. Nämlich was? Erinnern Sie sich, wie ich im Krankenhaus versucht habe, dem Grafen das Hemd auszuziehen? Er hatte auf dem linken Schulterblatt einen ziemlich hässlichen violetten Fleck. Und bei Lina habe ich den gleichen Fleck gesehen, als ihr der Schal von der Schulter rutschte. Also dann ist Lina von der Mut die Tochter des Grafen. Und da Sie und Ihr Bruder Ipo sich ähneln wie zwei Wassertropfen, gehören Sie zusammen. Die beiden Dunkelhaarigen dagegen, Martin und Antonin, sind sicher vom Vater Vandermeer. Ich überlege, was das an den Schachzügen unseres Mörders ändern könnte. Kapitän Emery empfing Adamsberg und Verenc in der Gendarmerie. Der alte Valeray hat uns erklärt, dass er Leo ein zweites Mal heiraten will. Wieder zu verbinden, was er aus Schwäche einst gelöst hatte. Was vermuten ließe, dass er auch das mit den Kindern wieder gut machen will. Du meinst also, wenn Valeray seine drei Kinder in sein Testament aufgenommen hat, würde das alles ändern. Ja, ja, ja. Aber nur, wenn jemand es weiß. Jemand weiß es. Denis de Valeray liebt seinen Stiefvater nicht. Wenn sein Vater stirbt, steht er vor dem finanziellen und gesellschaftlichen Ruin. Der Vicomte Denis de Valeray wird der Bruder von zwei Bauern. Der Bruder des Verrückten mit den sechs Fingern, der Bruder der Wahnsinnigen mit den Visionen und der Stiefsohn eines sittenlosen Grafen. Also lauert Denis auf eine günstige Gelegenheit, die ihm erlaubt zu töten, ohne den Verdacht auf sich zu lenken. Und diese Gelegenheit bietet sich ihm geradezu perfekt, als Lina ihre Vision hat. Denn falls die drei vom wütenden Heer mitgerissenen sterben, würde die Ermordung der beiden Vandermeers niemanden überraschen. Und die Hälfte der Einwohner käme als Täter in Frage. Er ist durchaus der Typ, der zum handverlesenen Mitgliederkreis eines Clubs von Armbrustschützen zählen könnte, nicht wahr? Mhm. Die Compagnie de la Marche in Quitteuil-sur-Touc käme in Frage. Dort muss man zwei Bürgen unter den anderen Mitgliedern haben, sonst kommt man gar nicht rein. Perfekt. Frag an, ob Denis bei Ihnen eingeschrieben ist. Die Erde war am Morgen noch nass und Adamsberg fühlte, wie seine Hosenbeine sich mit Feuchtigkeit vollsogen. Die Temperatur war um mindestens 10 Grad gefallen. Der Himmel war diesig. Was ist los, Verenc? Der Graf hat Denis heute Morgen um 8.05 Uhr gefunden. Er ist tot, aus dem Fenster gestürzt. Der Kapitän ist ohne Sie hin und hat mich angerufen. Das Blöde ist, dass Emery behauptet, Denis hätte sich nicht umgebracht, wenn Sie nicht diese Ermittlung über seinen Armbrustschützenverein eingeleitet hätten. Es wäre also meine Schuld. Gewissermaßen. Emery hat auch das Testament eingesehen. Und was stand drin? Du hattest recht. Die beiden Vandermeer-Kinder erben, jeder ein Drittel. Der Vicomte hatte nach drei Morden und zwei Mordversuchen keinen anderen Ausweg gewusst. Erst in diesem Augenblick begriff Adamsberg, dass der Fall Ordebeck wohl zum Ende gekommen war. Am Morgen fuhr er zurück nach Paris. Das wütende Heer hatte sich zurückgezogen. Zur Auswertung der zurückliegenden Ereignisse trat die Brigade am 15. August, einem Sonntag, um 9.30 Uhr zusammen. Nach Retoncours langem Bericht über den Stand der Ermittlungen im Fall Clermont-Brasseur teilte Estaler den Kaffee aus und verteilte Zuckerbrötchen an alle. Da traf die Erinnerung Adamsberg wie ein Blitz. Plötzlich erinnerte er sich zugleich an die Zuckertütchen im Wald und an den Menschen, der bei jeder Gelegenheit mit solchen Tütchen in der Hand spielte. Adamsberg erhob sich. Veran fährt fort mit dem Bericht über Ordebeck. Ich komme wieder. Er schickte Donglar eine SMS. Fahre zurück. Dann sandte er Lieutenant Verrenc eine Nachricht. Komm 20.30 Uhr zu Leos Herberge. Bring unbedingt Retoncourt mit. Bring eine Seilwinde mit. Der Brunnen wird seit 40 Jahren nicht mehr benutzt. Der Schacht ist etwa 12 Meter tief. Der Mörder hat dieses Manöver schon einmal durchgeführt, als er Denis aus dem Fenster stieß. Er weiß, wie man es macht. Womit du sagen willst, dass Denis sich nicht das Leben genommen hat. Man hat ihn umgebracht. Er ist das vierte Opfer. Und nicht das letzte. Genau. Wie gehen wir vor? 25 Meter vom Brunnen entfernt steht ein altes landwirtschaftliches Gebäude. Dort stehen wir. Näher dran gibt's kein Versteck mehr. Puh, gefährlich. Wir riskieren ein Menschenleben. Wir haben keine Wahl. Es gibt keinerlei Beweis, außer ein paar armseligen Zuckertütchen. Und diesen Mann umzubringen, wird ihn sehr reizen. Retoncourt war hinter dem linken Flügel des Schuppentors postiert. Die beiden Männer rechts. Veron drückte sein Auge an einen breiten Spalt im Holz. Hippolyte kam als Erster und setzte sich auf den Brunnenrand, die Hände in den Taschen. Stimmig, der Junge. Uns einer sicher. 3 Minuten später erschien Kapitän Emery, die Uniformjacke korrekt zugeknöpft, aber mit leicht zögerndem Schritt. Die beiden Männer begannen miteinander zu reden, schnell, mit aggressivem Unterton. Nennst du mich einen Monster? Du stehst vor mir und nennst mich einen Wichser? Die Bewegung war routinierter und schneller, als er sich vorgestellt hatte. Der Arm des Mannes, der unter den Beinen durchgreift und beide zusammen anhebt. Und seine eigene Reaktion war langsamer, als er gehofft hatte. Retoncourt war schon am Brunnen, als er noch 3 Meter entfernt war. Mit einer Technik, die sie allein beherrschte, hatte sie Emery zu Boden geworfen und sich rittlings auf ihn gesetzt. Das war knapp. Du hast nichts riskiert, stimmt's? Violett? Und keine falsche Bewegung, Emery. Er hatte 4 Menschen umgebracht. Donglar auf das Bahngleis gestoßen, Leos Kopf auf die Fliesen geschlagen. 4 vollendete Morde, 2 gescheiterte Versuche, 3 weitere Morde in Sicht. Er hatte seinen Plan. Insgesamt 7 Tote. Eine schöne Bilanz für einen stolzen Soldaten. Adamsberg setzte sich im Schneidersitz neben ihn. Elo, eine der Schlachten deines Ahns. Du erzählst jeden davon, der es hören und auch dem, der es nicht hören will. Elo war das Wort, das Leo gesagt hat. Und nicht Elo, natürlich. Elo, Phlegm, Zucker. Dich meinte sie damit. Du begehst den Fehler deines Lebens, Adamsberg. Wir sind 3, die es bezeugen können. Du hast versucht, Ippo in den Brunnen zu stürzen. Weil er ein Mörder ist, ein Teufel. Ich habe es dir immer gesagt. Er hat mich bedroht. Ich habe mich verteidigt. Er hat dich nicht bedroht. Er hat dir gesagt, er wisse, dass du schuldig bist. Ach, kein Beweis. Ich vertraue darauf, dass du alles beseitigt hast. Aber da ist noch der Zucker. Der Zucker, den du, ich habe mich erkundigt, immer mit dir herumträgst für den Fall einer hypoglykämischen Krise. Ach, der Zucker, den du im Wald vergessen hast und der mich zu dir geführt hat. Dem Mörder von Ordebeck. Ich finde nur einen einzigen Bezug zwischen mir und dem Tod all dieser armen Teufel. Das ist einfach, Emery. Deine Angst, deine Verzagtheit, deine Schwindelanfälle. Du bist kein Marschall geworden, wie dein Vater gewollt hätte. Du bist noch nicht mal Soldat geworden. Aber du, Emery, bist nicht schuld an diesem Drama. Ippo hat es ausgelöst, indem er dich verdammte. Ippo ist die Quelle all deines Übels, deines bösen Geschicks. Und er jagt dir immer noch Angst ein. Louis? Es war mein kleiner Louis. Emery? Er ist der Mörder von Ordebeck, Leo. Warum haben Sie ihn Elo genannt und nicht Louis? Das war sein Kosename, als er ein Knirps war. Es war ein Scherz seines Vaters, der ihm eine Trommel geschenkt hatte. Aber ein Scherz, bei dem er sicher schon eine militärische Zukunft seines Sohnes im Auge hatte. Die kleine Trommel von Illo. Der kleine Illo. Habe ich ihn tatsächlich so genannt? Die Ordnung im Hause von Dormeau war erheblich ins Wanken geraten durch die Nachricht von der Verhaftung des Kapitän Emery. Herbier soll ihren Mann getötet haben. Wie denken Sie darüber? Das ist gut. Sie haben ihren Mann getötet. Wir sind die beiden Einzigen, die es wissen, Madame von Dormeau. Die Tat ist verjährt und keiner wird je darüber reden. Sie haben keine Wahl gehabt. Lina hat als kleines Mädchen mit angesehen, wie Sie ihn erschlagen haben. Und darum hat sie den Stiel von der Axt abgewischt. Danach hat sie alles auslöschen, alles im Vergessen versenken wollen. Aber man müsste sie von diesem Albtraum befreien. Zur gleichen Zeit platzte in den Medien die Bombe der Affäre Clermont-Brasseur und sorgte für einigen Wirbel. Man fragte sich, ob die beiden Brüder nach dem Verbrechen gedeckt worden waren. Allerdings ohne die Frage weiter zu vertiefen. Auch ohne sich noch lange bei der Verhaftung des jungen Momo aufzuhalten. Also bin ich frei? Hast du vergessen, wie du hier herausgekommen bist? Bedrohung eines Polizeibeamten mit der Waffe in der Hand, Anwendung von Gewalt und Ausbruch aus Polizeigewahrsam. Aber ich musste es tun. Mag sein, junger Mann, aber so ist das Gesetz. Bei guter Führung könntest du nach 8 Monaten rauskommen. 8 Monate? Ach, scheiße. Du solltest mir wohl eher danken. Sie haben recht, Kommissar. Ich sollte Ihnen danken. Indem er Adamsbergs Hände drückte, ließ Mo ein Papierkügelchen hineingleiten. Adamsberg faltete die Botschaft auseinander. Mo hatte darin in winzig kleinen Buchstaben detailliert seine Überlegungen zu der Schnur aufgeschrieben, mit der die Beine der Taube zusammengebunden gewesen waren. Am Schluss des Briefchens standen der Name und die Anschrift des kleinen Dreckskerls, der das getan hatte. Adamsberg lächelte und schob das Papier tief in seine Tasche. Die Nacht des Zorns, Teil 2, von Fred Vargas, aus dem Französischen von Waltraud Schwarze. Es sprachen Kommissär Adamsberg, Ulrich Gebauer. Kommandant Danglars, Felix von Manteuffel. Kapitän Emery, Jürgen Tarrach. Lina, Angelika Richter. Serg, Marlon Kittel. Momo, Dennis Moschito. Erzähler, Udo Schenk. In weiteren Rollen Martin Bross, Christoph Banzer, Susanne Barth und viele andere. Musik, Tom Kubli. Bayan, Valentin Butt. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Roman Podeschwar. Bearbeitung und Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Dramaturgie Ursula Schregel.